Der 1. Oktober im Jahre 2016. Der Raucherbalkon hat es geschafft. Ein Termin für das zweite Night of the Pots steht bereits fest. Die Herbst-Winter-Veranstaltung wird am 1. Oktober stattfinden. Noch hast du die Möglichkeit, ein Teil davon zu sein. Gehe auf raucherbalkon.de, gucke unter NOTP. Dort findest du einen Link zum Pirate Pad, wo du dich immer noch anmelden kannst. Ein paar Termine sind noch frei. Zum passenden Zeitpunkt wirst du unter NOTP auch einen Link finden, der zu dem Livestream führen wird. Werde auch du ein Teil von Night of the Pots. Ja, gar nicht mehr lang und dann geht's los mit Night of the Pots, die Herbstausgabe. Ich habe gerade mal geguckt, stand heute noch 11 Tage, dann haben wir schon den 1. Oktober. Ja, und dann ab 14 Uhr, 15 Uhr beginnt die große Night of the Pots Show. Ja, also die Planung ist so, dass wir einen Sendeplan aufgestellt haben. Den findet ihr unter www.raucherbalkon.de und dann geht ihr auf den Reiter NOTP, Night of the Pots, und da gibt es einen Link zu einem sogenannten Pirate Pad. Und da seht ihr den aktuellen Sendeplan. Der ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, das ist ganz klar. Also wer sich jetzt noch entschließt, kurzfristig noch mitmachen zu wollen, sehr, sehr gerne. Tragt euch ein oder meldet euch über Twitter beim Raucherbalkon oder direkt bei mir auch immer gerne unter kbmusicmc auf Twitter. Und ja, kriegen wir schon irgendwie alles zusammen. Ist natürlich so, dass die besten Sendeplätze jetzt erst einmal vergeben sind. Wenn da keiner abspringt, sind wir, wenn ich das richtig sehe, ich klicke mich selber mal eben nochmal rein, sind wir ab 15.30 Uhr mit dem Pascal Dubré vom kleinen Gespräch auf Sendung. Da geht's los und dann ist die nächste freie Lücke um 0.30 Uhr. Das wäre dann noch eine Möglichkeit an der Stelle. Ja, so viel zum Thema Raucherbalkon. Jetzt bin ich heute im Büro, vielleicht habt ihr es gehört, im Hintergrund ist gerade ein Kollege reingekommen, macht sich hier Essen warm in der Mikrowelle. Ja, es ist Dienstag und ich wollte nur kurz mal dazwischen blubbern, dass ihr auch an den Raucherbalkon denkt und an unser großes Event. Ja, und wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns, hören uns auf diversen Kanälen. Bis denn dann, Servus, passt auf euch auf, der Klaus.